Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste in der letzten Reihe Parkett. Diesmal heißt es neuer Gast, neues Genre. Wir begrüßen den lieben Max im Podcast und er hat uns etwas Erfrischendes und Neues mitgebracht. Seid gespannt auf den Anime-Klassiker Prinzessin Mononoke. Ein bezauberndes Abenteuer über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur, das Konfliktpotenzial und facettenreiche Charaktere. Also hört gebannt, seid gespannt und macht es euch bequem. Plätze haben wir euch natürlich wieder reserviert, selbstverständlich in der letzten Reihe Parkett. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur letzten Reihe Parkett. Mein Name ist Yves, ich begrüße euch. Ich begrüße meinen lieben Kollegen und Freund Max im Studio, was kein Studio ist, aber er ist trotzdem zugeschaltet. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo. Und dir, Yves? Wetter ist nur das, ja, auslaugend, aber sonst alles gut. Ja, es drückt. Was hast du gesagt, haben wir heute 35 Grad? Ja, 35 Grad waren es heute in Erfurt. Ach, du liebe Zeit. Naja, du warst zu Hause, hast dich quasi grillen lassen. Ich war auf Arbeit. Hast dich auch grillen Klimaanlage. Lassen? Ja, ich habe mich auch grillen lassen. Klimaanlage ging nicht so richtig. Ja. Ja, schön, dass wir uns jetzt hier treffen. Es hat ja auch ein bisschen gedauert, nachdem ich dich gefragt habe. Ja, war aber für beide nicht einfach, wa? Das ist richtig. Wenn der eine nicht kann, kann der andere und umgekehrt. So aber jetzt ist es soweit. Jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen sozusagen. Ja. Und ich habe dich eingeladen, weil du Experte bist. Du wirst es gleich beweisen müssen. Für ein gewisses Genre, was ich eigentlich in der vorletzten Folge schon angekündigt habe, durch die Terminschwierigkeiten bist du halt jetzt am Start und nicht beim letzten Mal, aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns alle. Wir können es ja schon sagen, ich werde es im Intro-Text ansprechen, welcher Film es ist. Deswegen darfst du es kurz nennen? So. Ja, dass wir heute über Prinzessin Mononoke reden dürfen. Ganz toller Film von Studio Ghibli. Ja, du bist quasi Anime-Fan. Mhm, das quasi schon immer. Also, gefühlt schon an dem ich denken sogar. Kann. Ja. Dem ich denken kann, lief die ganzen Sachen auf RTL 2 damals noch, ne? One Piece, Dragon Ball. Ja, das stimmt. Ja. Seitdem. Ja. Prinzessin Mononoke, du hattest, glaube ich, 2 zur Auswahl, so richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hast dich dann für den entschieden. Was war der andere gleich? Suzume war der andere. Suzume. Ganz aktuell, das jetzt auch dieses Jahr im Kino erst war. Genau. Das ist aber kein Studio Ghibli. Nee, das ist von. Mensch. Jetzt muss ich überlegen, wie er heißt. Wer der auch Your Name gemacht hat und Weathering with You. Der hat dieses Jahr auch Suzume gemacht. Makoto Shinkai, jetzt habe ich es. Ne? Genau. Ah ja. In dem sind die. Ist das irgendwie inhaltlich zusammenhängend? Ist das so eine Art Trilogie? Nicht unbedingt. Also es behandelt quasi immer Themen der Umwelt, was wir uns dann auch im Studio Ghibli-Film sozusagen dann angucken können. Machen irgendwie japanische Filmemacher sehr, sehr gerne. Zusammenhängt ist es jetzt nicht unbedingt, aber die drei Filme sind so in sich immer um dieses Thema quasi. Jetzt nicht das gleiche, aber verschiedene Probleme halt. Ja. Naja, das Thema Umwelt haben wir ja auch in Prinzessin Mononoke heute so rum. So ist es. Relativ präsent, aber da kommen wir gleich noch zu. Bevor wir da richtig einsteigen, natürlich die Frage, was hast du zuletzt gesehen? Was kannst du empfehlen? Wovon würdest du abraten? War da was dabei? Also in letzter Zeit gesehen, wo ich ganz definitiv zu raten würde, ist auf jeden Fall Spider-Man Across the Spider-Verse. Der hat richtig Spaß gemacht. Hast du ihn auch gesehen? Ja, der hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mir an dem Tag noch den ersten angeguckt, weil ich den überhaupt nicht kannte. Ich wusste noch gar nicht, was auf mich zukommt. Nur meine Mitbewohner wollten halt gucken. Dann habe ich gesagt, na gut, geh mal rein, Freundin auch. Und der hat nicht enttäuscht. Also der erste war schon gut, aber ich fand den zweiten noch ein Stück besser. Animationen haben Spaß gemacht. Auch das quasi, da geht's ja Es gibt ja mehrere anscheinend Versionen, die in den Kinos gelaufen sind und so. Und dass da so ein kleiner Clou dahinter ist, das fand ich sehr, sehr interessant. Ach echt? Ja, irgendwie die Animationen haben sich da immer mal ein bisschen... Also irgendwie hat das immer verschiedene Animationen in verschiedenen Kinos. Beziehungsweise nicht in allen, ne? Aber gab's auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich dann länderspezifisch, oder? Das weiß ich nicht ganz genau. Das müsste ich nachschauen. Ah, das ist ja schon mal interessant. Da würde ich... Da weiß ich jetzt schon, was ich heute Abend noch recherchiere. Auch wenn ich den Film nicht gesehen habe und aber noch irgendwie in irgendeiner Form vorhab zu sehen, das klingt schon mal sehr interessant. Unbedingt, unbedingt. An der Stelle natürlich schön, dass Christian, schönen Gruß an der Stelle. Er wird den Podcast ja hören, deswegen können wir ihn gern grüßen. Ja. Schön, dass er dich reingeschleppt hat. Wohl wahr. Ich habe es nicht bereut, definitiv. Den kann ich dir auch nur ans Herz legen. Ah, hast du bestimmt schon häufiger gehört. Ja, ich habe das jetzt schon häufiger gehört, aber je mehr ich das höre natürlich, desto eher gehe ich dann auch rein. Er läuft ja auch immer noch samstags bei uns abends in der Spätvorstellung in der OV. Ich hoffe mal, dass das nach meinem Urlaub, den ich morgen antreten werde, immer noch so ist. Ich drücke dir den Daumen, ja. Da würde ich mich tatsächlich dann doch mal reingehen. Gut, was habe ich noch gesehen? Ich habe tatsächlich neulich American Psycho nochmal geguckt. Oh, sehr gut. Ja, also ich fand ihn gut, auf jeden Fall. Also ich meine, ich kannte den ja jetzt mit Patrick Bateman auch schon. Aber quasi, das macht ja, also die ganzen Memes von Patrick Bateman machen ja diese Runde, so sag ich mal. Ich mich irgendwann mal abends mit dem Kumpel zusammengesetzt und gedacht, na gut, jetzt gucken wir nochmal, weißt du. Hat Spaß gemacht, ist natürlich in viele Richtungen, wie sage ich nicht, viel Interpretationsspielraum, ne? Aber ja, kann man sich mal angucken, ob es jetzt ein Muss ist. Es ist halt ein Klassiker, ne? Ja. Aber. Das auf jeden Fall. Ist ja. Ist er noch auf Netflix? Ich glaube, wir haben auf Amazon geguckt. Sicher bin ich aber nicht. Also ich weiß, letztes Jahr, glaube ich, war da mal. Auf Netflix, da habe ich ihn nochmal gesehen gehabt, nach ein paar Jahren. Ja. Wieder und fand ihn eigentlich auch beim zweiten Mal schauen absolut empfehlenswert. Ja, es halt kommt drauf an, ob man Blut sehen kann und sowas, ne? Aber... Ja, das auf jeden Fall, ja, klar. Ja. Ansonsten Mario war ich im Kino, der hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Generell die Animationsfilme. Stimmt, da habe ich dich mit deiner Freundin reingelassen. Ne? Ja, so ist es, genau so ist es. Kann ich mich entsinnen. Ja, war für die EZX, hat Spaß gemacht. War ein runder Film, sage ich mal. War jetzt natürlich nicht die tiefste Story, aber das hat man auch nicht erwartet, sondern diese ganzen, sag ich mal, die Anforderungen, die Fans quasi gestellt haben, im Sinne von, dass halt diese Easter Eggs dabei sind, die Anspielungen, ganz viele, die haben sie richtig gut umgesetzt, fand ich. Ja. Auch der Soundtrack, sich an den originalen Spielen extrem halt orientiert und so weiter, war richtig, richtig schön, vor allem, wenn man das alles so gezockt hat, sag ich mal. Spaß gemacht. Um so Kindheitserinnerungen hoch. Genau, und das ist ja nicht nur, wie alt bin ich jetzt, 22, ist ja nicht so bei mir, sondern da gehen ja auch ältere Menschen, sag ich mal, rein, die können auch schon über 40, 50 sein und die haben ja trotzdem dann auch, sag ich mal, diesen nostalgischen Faktor. Bei Mario gibt's ja, weiß ich nicht, seit 1994 oder so. Und da waren die halt auch jung. Also ich weiß, ich habe zur Einschulung damals Super Nintendo bekommen. Und das erste Spiel da war halt Super Mario World. Und das habe ich dann auch, wie ich mich erinnern kann, oft genug noch kurz vor der Schule, so bevor man los musste, nochmal ein Level gespielt oder so. Ja. Dafür war das halt sehr gut, ne? Ja, in der Schokoladenwelt. Oder sowas. Ja, wir haben auch zu Hause noch ganz alten SNES stehen. Ne? Auch damals mit Super Mario Bros., dem Originalen und Tetris und sowas. Und das ist richtig schön, sag ich mal. Das ist schon witzig, auf jeden Fall, ja. Ja, dann hatte ich ja eben schon erwähnt, hatte ich Suzume geguckt und Your Name. Und Your Name hatte ich nur nachgeholt, den kannte ich noch nicht. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. War einfach schön anzusehen. Das ist eine richtig, richtig schön erzählte Geschichte. Tiefe Geschichte, vor allem die Charaktere kommen da gut zur Geltung. Auch Charakterentwicklungen, sage ich mal. Und ich habe den Film quasi bis ins Dreiviertel nicht richtig, also man konnte es nicht voraussehen, was quasi die Handlung ist. Oder weiß nicht, ob du geschaut hast, Your Name. Nee. kann ich dir auch ans Herz legen. Mir hat er auch richtig viel. Also ich habe es vorher auch nicht geschafft. Ist so. Das der erste Teil von dieser Trilogie? Das weiß ich gar nicht, aber es könnte sein, dass der als erstes rausgekommen ist. Dann Revering with You und dann halt Suzume, der dieses Jahr rauskam. Ne? Ja. Ich kann mich noch entsinnen, das ist jetzt auch nicht so lange her, dass ich rauskam, dass da auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute ins Kino gegangen sind zu Your Name. Ja. Das, der war auch wirklich, ich weiß nicht, ob das der erfolgreichste Film war, der je quasi dieser, also aus Anime so in Japan kam, aber das kann schon sehr gut sein, der war mega erfolgreich. Hm. Ja, und Suzume, das, der hat mich das Jahr quasi richtig, richtig abgeholt. Der hat, wie nenne ich das am besten? Studio Ghibli hat ja jetzt quasi seit 10 Jahren auch, beziehungsweise Hayao Miyazaki hat seit 10 Jahren keinen Film mehr so richtig gemacht. Also hat er nicht gemacht, ne? Hat er ja angekündigt, dass er in Ruhestand geht. Und ich hatte halt ewig nicht mehr diese Magie, dieses Fantastische von Studio Ghibli. Und das hat Suzume so extrem gut eingefangen in dem Film, dass der richtig Spaß gemacht hat. Also da war ich hin und so ein bisschen weg. In die Fußstapfen getreten. Mhm, so ungefähr. Kann man sagen. Das war auch schon wirklich vergleichbar. Also toller Film, ja. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was ich noch in letzter Zeit gesehen habe. Naja. Ich habe noch einen Nachtrag zu liefern, das habe ich bei der letzten Folge vergessen, leider. Ich hatte es letzte Folge schon gesagt, dass ich unter anderem in Köln war in den letzten Wochen und da hatte ich auch, und das habe ich beim letzten Mal vergessen zu erwähnen, im Sommerkino da am Rhein Tar gesehen. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee, sagt mir jetzt nichts. So. Tar, das ist so ein, ich sage jetzt mal, Künstlerdrama mit Kate Blanchett. Die sagt mir was, ja. Oder Blanchett, wie in, wie heißt gleich der Film? Jetzt komm ich, senkt mir der Name, ey. Das schneide ich dann einfach raus, damit ich nicht so blöde vorkomme. 22 Jump Street, genau. Ah, okay. Kate Blanchett aus 22 Jump Street. Da wird ihr Name so komisch ausgesprochen, da muss ich so lachen. Ja. Die spielt da so eine Dirigentin vom Berliner, von der Berliner Philharmonie und ist sehr narzisstisch und streng. Und im Trailer, den ich zuvor nur kannte, wirkte es alles so ein bisschen, als würde die wie durchdrehen, weil er auch so ein bisschen, fantastische Szenen drin waren. Okay. Als würde die irre werden. Ja. So hat es gewirkt im Trailer. Hast du wie Halluzinationen oder was? Genau, sowas. Und das würde die Sachen sehen, die gar nicht da sind. Mhm, genau. Das war letztendlich gar nicht so. Deswegen hat er meine Erwartung komplett unterwandert. War aber trotzdem sehr, sehr gut. Ach so, muss ich sagen. Hat sich absolut gelohnt. Auch wenn ich kein großer Fan von Open-Air-Kino bin, aufgrund der Bild- und Tonqualität, die halt einfach logischerweise ein bisschen schlechter ist, wenn man es draußen macht. Klar. Aber ich kann da einfach schlecht sitzen, weil das meistens sehr harte Sitzmöglichkeiten sind. Aber hat sich gelohnt. Kann ich absolut weiterempfehlen. Der ist sehr, sehr gut. Seitdem habe ich nur noch gesehen, seit der letzten Aufnahme, No Hard Feelings. Mit Jennifer Lawrence, ja. Genau. Da wirkte der Trailer auch witzig. Ich würde jetzt sagen, dass die witzigsten Sachen halt da auch enthalten sind, deswegen hatte seine Lacher, ich fand es nicht so besonders gut, letztlich. Ja. War trotzdem ein schöner Abend. Das ist der Hauptsache. Ja, eben. Also war es kein Fehler, den zu gucken an sich, aber ich habe was anderes erwartet und was Besseres erwartet einfach. Und was ich noch gesehen hatte, war jetzt der neue Mission Impossible. Das siebte Teil, Dead Reckoning Part 1. Den habe ich jetzt zweimal gesehen, einmal auf Deutsch in der Preview am Dienstag und am Donnerstag in der OV. Ich sage jetzt mal nur so viel, weil ich mit Thilo noch eine gesonderte Folge dazu machen werde. Im nächsten Monat. Dass ich ihn sehr gut fand. Und dabei belasse ich es erstmal. Wer dazu mehr erfahren möchte, schaltet bitte dann in die Folge, die noch kommt. Da gibt es dann mehr Infos. Mhm. Ja. Ansonsten, ja, das war es erstmal von mir. Mehr habe ich jetzt auch nicht so viel Zeit, viel Arbeit. Ne? Du kennst das. Für Urlaub meinst du, ja. Ja, gehen wir mal in den Film rein. Sehr gerne. Ich habe den mir jetzt am Mittwochabend angeschaut. Ja. Ich wusste jetzt nicht, dass der 2,5 Stunden geht tatsächlich. Doch, also der ist schon relativ lang. Ja, du hast gesagt von, wie heißt der Mann? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, genau. Scheinbar eine Legende bei Ghibli, hat mitgegründet das Studio. Mhm, genau. Und die großen Kracher rausgehauen. 1997 kam Prinzessin Mononoke raus ins Kino. Ja. Einer der wenigen, die auch ab 12 sind tatsächlich, das wusste ich auch nicht. Da war überraschend brutal. Der ist, das ist er wohl. Da hab ich auch kurz überlegt, ob der sogar ab 16 sein könnte. Ja, also es gibt wirklich viele Szenen, die, also das soll ja auch so diese Zeit, sage ich mal, von damals zeigen, ne, wie es halt war im alten Japan. Und es ist aber schon für 12 tough, sage ich mal. Ne? Ja, fand ich auch. Also ich saß da und war, ich habe halt nicht damit gerechnet. So. Mhm. Ja. Und wenn dann plötzlich der erste Arm wegfliegt und der dritte Kopf durchs Bild fällt, dann guckst du erstmal sparsam. Aber so ist es halt. Prinzessin Mononoke. Wie gesagt, bei Prinzessin Mononoke, was mich da halt vor allem, sag ich mal, so hat, ist dieses. Es ist ja so ein Bezug zur Realität, was immer bei Studio Ghibli-Filmen quasi der Fall ist. Zeigt ja von damals, ich weiß gar nicht, ob es 15. Jahrhundert sein soll, aber auf jeden Fall in der japanischen Zeitperiode, diese Missstände, sag ich mal jetzt, wer quasi an der Macht ist. Und zweitens, diese Brutalität und so weiter, die ist ja auch mit Absicht so gewählt, weil es halt, sag ich mal, früher auch so war, wenn mitunter Krieg und so weiter herrscht. Ne? Ja. Und das ist, finde ich, auch so eine Sache, die den Film halt ausmacht. Das ist alles, sag ich mal, was jetzt solche Szenen angeht, sehr kalt, aber es war halt so, ne? Und das finde ich ganz, ganz toll, dass das halt so gemacht ist, auch wenn es brutal ist. Aber ich finde das. Es kommt sehr unverhofft. Genau, das ist auf jeden Fall auch so ein Kontrast im Gegensatz zu anderen Animationsfilmen. Jetzt, weiß ich nicht, an irgendwelche westlichen Disney-Filme oder sowas, denkst, da passiert ja sowas nicht. Weißt du? Jetzt nicht nur, dass das rauskristallisieren muss, aber das macht's halt. Und das macht's gut, finde ich. Ja. Ja, wie du es schon sagtest, der Kontrast, du hast halt diese idyllische Natur, die gezeigt wird, und dann, das zeigt sich ja dann später auch im Film, das ist auch so thematisch, die gewaltvollen Menschen einfach. Genau. Also hier noch gegeneinander, später dann halt gegen die Natur. Ja. Gerichtet. Da wird dann so ein bisschen reingefühlt direkt am Anfang. Und das erwischt einen ein bisschen kalt. Also mich hat es auf jeden Fall kalt erwischt. Ja. Jetzt geht ja quasi auch direkt damit los, dass jetzt hier Ashitaka, ne, nennen wir mal den Hauptcharakter, quasi ja sein Dorf, ist ja Prinz, eigentlich soll er sein Dorf verteidigen. Und da wird er ja quasi verflucht. Ne? Und dadurch beginnt. Also vielleicht kannst du mal ganz kurz so grundsätzlich die Handlung umreißen und so. Genau, das hätte ich Sätzen. Quasi so ungefähr damit gemacht. Alles gut, dass halt quasi er diese Thronfolge eigentlich von dem Dorf sein soll. Dann kommt der Keiler, quasi der Keiler, von dem ein Dämon Besitz ergriffen hat, auf die Stadt zugerast und. Ashitaka muss das verteidigen, schafft's auch, aber wird halt da quasi tödlich verletzt, beziehungsweise verflucht, ne, um es besser zu beschreiben. Und da beginnt halt sein Weg oder seine Reise zur Suche nach Heilung quasi dafür, weil er ist ja quasi zum Tode verdammt. Aber auf der Reise begegnet er ja diesem alten Mann, sag ich mal, oder auch das Dorf, was noch ganz, ganz wichtig wird in dem Film. Man sieht halt, dass die Menschen da, also wie sie erstmal leben, das wird ja da quasi aufgezeigt. Und dann aber auch in dem Wald, wie idyllisch das ist, wie das alles aussieht. Und dann beginnt ja quasi der Konflikt. Und das ist ja quasi die Handlung vom Film und da geht es dann ins Eingemachte, ja. Was mir während des Films irgendwie schon aufgefallen war, um mal kurz auf den Titel zu kommen. Ich habe es dann tatsächlich erst später nachgelesen. Ja. Diese Prinzessin Mononoke wird ja nie Prinzessin Mononoke so richtig genannt. Nee. Sondern San oder so. Ja, genau. Das Wolfsmädchen. Genau. Dann habe ich dann nachgelesen gehabt, dass Mononoke gar kein Name ist. Mhm. Sondern so ein Begriff für ein rachevolles Wesen oder Geist, der sozusagen Leid, Krankheit, Tod so übereinbringen kann. Mhm. Ja. Das ist schon so eine Doppeldeutigkeit im Titel da schon ist. Ja, na, wie gesagt, Prinzessin Mononoke gibt es ja an sich auch gar nicht, gell? Aber ich finde, der Titel ist halt sehr passend. Weil ja genau das quasi, diese Rache und sowas, sag ich mal, kategorisiert wird, ne? Ja, die Rache der Natur. Mhm, so ungefähr. Ja. Und sie wird ja quasi durch diese Prinzessin in Menschengestalt so ungefähr dann dargestellt, weißt du? Ja, und ich finde sie auch eine sehr, sehr interessante Figur, tatsächlich. Mhm. Das ist generell bei Hayao Miyazaki sehr, sehr interessant. Der wird häufig, also Hauptcharaktere, als auffällig einfach nur, dass das oft Frauen sind. Genauso wie die, sag ich mal, Antagonistin ist ja da Dame Eboshi. Und das ist ja auch eine Frau. Ne? Und quasi die beiden Hauptcharaktere mit Ashitaka sind Frauen. Ne? Das sieht man auch jetzt nicht so häufig in diesen Disney-Filmen oder so. Die haben ja dann quasi, also die wissen sich ja selbst zu helfen, so ungefähr, und sind halt nicht die, wo der starke Held halt kommen muss, wo das halt oft und sehr, sehr häufig in Disney-Filmen auch so ist, ne? Das, das stimmt tatsächlich, ja. Hm. Das macht schon einen großen Unterschied. Diese Sun, weiß jetzt nicht, wie wir sie jetzt in der Folge durchgängig benennen wollen. Das können wir so nennen, Sun, ja. Sun. Einfach diese Zerrissenheit in ihr selber fand ich halt sehr interessant. Dadurch, dass sie von Wölfen aufgezogen so Teil der Natur ist. Ja. Und für die Natur eintritt, aber sie ist ja kein Waldwesen in dem Sinne, trotz allem. Ja. Sondern halt ein Mensch und dieser innere Konflikt da, der sicherlich auch in ihr herrscht, weil sie, jedes Mal, wenn sie darauf angesprochen wird, ich glaube, das kommt ja auch ein paar Mal vor, reagiert sie dann sehr erzürnt wohl drauf. Ja. So generalisierenden Hass auf Menschen hat, fand ich auch interessant, weil sie halt alle Menschen da als böse kategorisiert, die dem Wald oder der Natur halt etwas anhaben wollen. Ja. Weil sie tritt ja auch diesem Ashitaka, der eigentlich ja so, ich sage es mal, dem Konflikt auch gegenüber als Außenseiter auftritt, als Beobachter, tritt sie auch sehr aggressiv gegenüber. Oder gegen alles, töten. Was menschlich ist. Ne? Ja, alles, was menschlich ist, genau. Das ist eine unreflektierte Art von Wut. Die da herrschen, die sich in den Tieren ja auch irgendwie zeigt. Wohl wahr, ja. Sie auf jeden Fall sehr interessant, finde ich, aber der Hauptcharakter, dieser Ashitaka, natürlich auch. Also irgendwie alle Figuren, ich weiß gar nicht, ich war da sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, ich finde, also dieses. Es gibt ja, wie du schon gemeint hast, dieses Gut-Böse-Prinzip ist auch so eine Sache, die gibt es in dem Film ja quasi nicht, ne? Das ist ja alles. Genau. Das ist ja alles, also jeder hat ja einfach nur, wie sage ich das am besten, Motive, so ungefähr. Mhm. Ne? Der Dame Boshi geht es ja um ihr Dorf, um die Leute da, die da drin leben. Um Ashitaka geht es halt darum, natürlich darum, dass er krank ist, aber er versucht ja auch Frieden zu schaffen, gell, zwischen den beiden Fronten sozusagen. Und dann geht es halt um den Wald und dass quasi die Tiere überleben, weil, ne, so wie es halt im echten Leben auch ist, ohne Natur kann der Mensch ja nicht. Und, das ist richtig, ja. Es ist, also es wird halt so, es macht den Film auch für mich aus, dass dieses Gut und Böse einfach nicht nur als Gut und Böse dargestellt wird, sondern von jedem werden die Motive und das, was dahinter steckt, halt, es wird halt gezeigt, gell. Das, halt mehrere Facetten. Genau. Ja. Das ist halt alles nicht so einfach. Und bei dem einen, ja. Und bei den einen überwiegen halt vielleicht leicht die einen, die etwas böseren Facetten, bei den anderen die anderen, aber man kann es genauso gut umgekehrt sehen, wenn man die Perspektive des anderen einnimmt. So ist es. Und das finde ich schon sehr interessant, tatsächlich umgesetzt, muss ich sagen. Da war ich überrascht. Es ist halt nicht schwarz-weiß, sondern es ist halt wirklich, wie du schon meint hast, die Facetten, ne? Dieses, sag ich mal, bunte. Mhm. Das ist, es ist so extrem gut dargestellt in diesem Film, wie es selten einen Film für mich gemacht hat. Ne? Sonst wird da ja immer so ein Story-Fahren, gibt's da, und dann wirst du da lang geführt und da lang geführt. Und man benutzt das Monoke, das ist alles dann, das ist dann dein Urteilsvermögen quasi so. Mhm. Ja. Also gerade auch diese Eboshi hieß sie, ne? Mhm, genau. Die eine Frau, die vielleicht am ehesten noch die Böse sein könnte. Mhm, ja. Würde ich jetzt mal so sagen, sie ist da irgendwie das Oberhaupt eines Dorfes, Eisenstadt oder wie es heißt. Ja, ja. Die halt sozusagen den Wald abholzen, um das Eisenerz zu gewinnen, um Schusswaffen zu bauen, die quasi mit ihrem Tun ja auch den Film einleitet. Ja. Weil dieser Eber quasi von so einer Bleikugel oder Metallkugel jedenfalls so verletzt wurde, dass er oder vergiftet wurde, dass er halt als Dämon dann umherirrt und dann Ashitagas Dorf angreift in seiner Wut auf alle Menschen. Und sie macht das ja alles aber auch nur, um das Dorf zu beschützen, weil sie halt von anderen Leuten angegriffen werden. Genau. Permanent. Genau, darum geht es ja auch, dass sie quasi den Kopf des Waldes da kriegt, damit sie halt diesen Schutz von dem Kaiser oder so, weiß ich ganz genau, wie es heißt im Japanischen, bekommt. Aber das, also quasi, wie sage ich das am besten? Diesen Schutz, also das halt zu eliminieren sozusagen, ist das, was sie eigentlich die meisten Probleme kriegt, wo auch der Film anfängt und da, wo sie den richtigen Krieg dann, sage ich mal, führt, ne? Also ich habe dann zwischenzeitlich, ich habe da immer ein bisschen Probleme bei, ich sage jetzt mal, asiatischen Filmen mit den Namen und den Begriffen. Und zwischenzeitlich hat mich der Film ein bisschen mit den Parteien verloren, weil ich dann auch nicht mehr so richtig durchgesehen hatte, wer jetzt so richtig gegen wen. Und plötzlich waren da noch eine dritte Gruppe, irgendwelche Samurai und andere aber noch welche. Und genau. Dann war ich tatsächlich ein bisschen verwirrt. Also das mag jetzt für andere, die da in dieser Art Film bewanderter sind, leichter fallen. Ich habe da ein bisschen die Orientierung verloren zwischendurch. Mhm. Tatsächlich. Weil ich dann auch nicht mehr wusste, warum jetzt gegen Ende zum Beispiel diese Eisenstadt da belagert wird. Ja. Die wollten ja wahrscheinlich, weil die halt gute Schusswaffen herstellen können. Ich denke, die wollten auch quasi an das Erz ran. Und die haben die halt auch deswegen einfach bedroht, ne? Auch wegen Land. Deswegen hatte der Konflikt quasi angefangen, weswegen sie ja in den Wald geht, ne? Mit dem Kopf vom Wald oder Baumgeist. Ja, nicht Baumgeist, vom Waldgeist, Waldgott. Waldgott, ja. Und, der ein sehr creepy Gesicht hat übrigens. Ich war sehr negativ überrascht, sag ich jetzt mal. ein bisschen angeekelt. Ja, das zeigt halt nicht nur die schöne Natur und dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es ist halt alles, sage ich mal, sehr kalt, aber auch finde ich halt anmutig. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Spoiler ist, also aber als er sich das erste Mal verwandelt, das finde ich, beziehungsweise das erste Mal sozusagen wieder daheim kommt, das ist so unglaublich schön gezeichnet und die Musik untermalt. Das sah super aus. Allgemein übrigens, ja, die Musik und der Zeichenstil, das sieht alles super aus. Also, ja. Das muss man schon sagen. Ja, ich weiß nee, aber das Gesicht von dem Vieh, das siehst du ja auch erst, glaube ich, nach der Hälfte des Films oder so. Sieht aus wie eine ganz komische Maske, ne? Ja, das sieht ganz mysteriös aus. Ja. Weiß ich auch nicht. Aber auch dieser Gott, das fand ich auch interessant, dass er halt der Gott des Waldes, er gibt nicht nur Leben, indem er Ashitaka in der Mitte des Films heilt. Ja. Er wurde angeschossen und er heilt die Schusswunde. Ja. Sondern gegen Ende nimmt er ja auch Leben. Wohl wahr. Von diesem anderen Tier, was er dann quasi von seinem Leiden erlöst und ja. das Leben nimmt. Das merkst du auch, also ganz generell, wo er ja hinläuft, blüht ja quasi das Leben auf und dann vergilbt es ja, ja wieder. So. Und das zeigt ja auch ganz realistisch, wie es nun mal ist. Das ist ja halt nicht, dass er nur gibt, sondern ganz normaler Ablauf. Ja. Ne? Dinge vergehen, ja. Dinge kommen. Das ist da sehr, sehr gut dargestellt. Ne? Genau, und fruchtbarer Boden entsteht halt dort, wo vorher irgendwas Lebendes gestorben ist. Mhm. So, mhm. Und, wie hat er dir denn gefallen, wenn ich dich mal das fragen darf, Yves? Darfst du mich gern fragen. Ich muss sagen, am Mittwoch war ich vielleicht ein bisschen in der falschen Stimmung. Okay. Dazu, also er wirkte für mich ein bisschen, also am Anfang mit der ersten Szene geht er ziemlich actisch los. Mhm. Ja. Also erstmal ein paar Kämpfe, wo die Kamera so, ist ja keine Kamera, aber wo das Bild so schweifen lässt über die Landschaft. Mhm. Dann dieser Dämon-Keiler, das ist ja schon auch eine aufregende Szene und sehr gut gemacht. Und dann, ich fand ein bisschen, dass es sich ein bisschen gezogen hat. Okay. Vielleicht. Ja, verstehe. Aber ich bin auch müde gewesen. Also vielleicht ist das, vielleicht ist es auch gar nicht so. Und es war bloß mein Empfinden in dem Moment. Ja. Ich fand vielleicht auch die Öko-Message ein bisschen zu präsent. Mhm. Aber mit dem Ganzen, was drinsteckt und was drunter steckt und mit den Facetten und so weiter, es ist schon ein sehr, sehr guter Film, das muss man sagen. Ja. Und mit den Charakteren. Würdest du meinen, er hat dir gefallen, zumindest. Auf jeden Fall. Ja. Gerade im Nachhinein, wenn man das mal sacken lässt und so ein bisschen drüber nachdenkt, wird er im Nachgang vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Mhm. Und ich fand ihn schon gut, als ich ihn gesehen habe. Ja, ich finde die musikalische Untermalung davon halt so extrem gut. Teilweise, als wir noch Musik im Kino hatten, sagen wir mal so, die wir selbst bestimmen durften. Ja. Da lief ja auch manchmal der Soundtrack von, also der Soundtrack, aber hier, die Legende von Ashitaka. Und da stand ich im Kino und da war ich auch immer wieder drin, in den Bildern, in den Szenen aus dem Film. Ja. Und, für mich ist das alles auch ein bisschen nostalgisch, sage ich mal. Sehr, sehr. Ja. Also keine Ahnung, der Film hat mich ja, sag ich mal, mitgeprägt, genauso wie es die ganzen anderen Animes zu der Zeit gemacht haben. 2000 war ja quasi auch die Zeit, wo viele Animes im Kommen waren, wo auch auf Super RTL immer Chihiros Reise ins Zauberland lief und sowas. Mhm. Und das sind Melodien, die sind mir einfach im Kopf geblieben, seitdem ich denken kann, ja. Deswegen immer, wenn ich das wieder gucke, ne, passiert vielleicht einmal im Jahr, vielleicht auch mal häufiger. Ja, je nachdem, wenn ich es halt mit jemandem gucke, der es das erste Mal schaut, gell, dann das mache ich gerne, zeige den Leuten sowas, was ich gerne geschaut habe als Kind oder warum, einen meiner Lieblingsfilme, wenn nicht mein Lieblingsfilm. Und das finde ich einfach super, super schön, dass er mich dann wieder in diese Momente zurückholt, wenn ich einfach nur die Melodie so höre. Das finde ich so, so wunderschön gemacht, dieses Orchester. Mhm. Das ist, weiß ich nicht, das manchmal kommt mir die Melodie einfach in den Kopf. Ist einfach so. Also ich kannte den Film, also ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen, das hat man, denke ich, rausgehört. Ich kannte den Film, wie gesagt, nicht. Ich kannte jetzt die Musik dementsprechend auch nicht, deswegen ist mir jetzt gar nicht so bewusst, dass wir das vorher schon mal im Kinofoyer gespielt haben, die Musik. Ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber du hast recht, die Musik hat absolut was Magisches und was richtig Schönes einfach. Und ich habe das jetzt auf Netflix geschaut, wo einige Studio, ich weiß jetzt nicht, ob alle drin sind, aber scheinbar viele Studio-Ghibli-Filme, ne? Ja, auf jeden Fall. Abrufbar sind. Und du hast ja das Problem bei Netflix, wenn der Film zu Ende ist, spielst den Abspann noch ein bisschen an und dann geht plötzlich ein Trailer los. Mhm. So, und ich hatte Kopfhörer drin, weil ich den gerade bei Eva zu Ende geschaut hatte. Ich hatte dann, weil ich zu müde war, nach 2 Stunden den abgebrochen am Mittwoch letzte Woche. Ja. Und hab den dann Freitag zu Ende geschaut. Mhm. Ich lag halt da, Laptop, Kopfhörer und hab extra schon auf das Fenster drauf gedrückt, wo es so klein wurde. Mhm, ja. Weil die Musik halt da auch losging und ich wollte es zu Ende hören, so in Ruhe. Ja. Und mit einmal ging trotzdem irgendwie so dieser komische Trailer los und es hat mich richtig aufgeregt. Da musste ich dann irgendwie wieder zurückdrücken, den Film nochmal starten, bis dahin spulen. Und dann laufen. Und hab dann irgendwie, ja, hab's dann laufen lassen, weil ich das noch hören wollte, weil es einfach was sehr besinnlich, Ruhiges hat. Mhm. So was Friedliches und Schönes. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Dieses Jahr hat er auch quasi, dieser Ishii heißt er, glaube ich, der diese ganzen Sachen mitkomponiert hat. Ja, tatsächlich dieses Jahr so ein Album rausgebracht oder bringt es raus, ich weiß es gerade gar nicht genau. Auf jeden Fall kommt es oder ist schon halt released worden. Da sind die ganzen, sage ich mal, Klassiker von Studio Ghibli-Filmen, also jetzt zum Beispiel vom Winde verweht, der jetzt neuer ist, oder Chihiros Reise ins Zauberland und Poco Rosso und so. Da sind die ganzen, sag ich mal, bekanntes Melodien drin, ne? Und von einem Orchester neu aufgeführt. Und da habe ich jetzt, da hatte ich ja auch schon vorher reingehört. Und es ist so unglaublich schön, wenn man mal entspannen will. Oder auch gibt ja auch Leute, die meditieren, ne? Und da ist das alles so beruhigend und entschleunigt mal alles, was so eigentlich im Alltag passiert, sage ich mal, ne? Ja. Dann kann man auch mal ein bisschen reflektieren, nachdenken, Zeit nehmen vor allem, weißt du? Ja. Also die Kraft hat die Musik auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte eigentlich gerade auf diese Eboshi nochmal zurückkommen. Ja. Neben Mononoke finde ich sie mit die interessanteste Figur. Mhm. Wie gesagt, sie kommt einer Antagonistin noch am nächsten, aber unterwandert das direkt, wenn man sie schon kennenlernt. Gut, man lernt sie am Anfang kennen. Ja. Da wird sie erstmal so als Böse, die auf die Wölfe schießt und so weiter eingeführt. Aber später, wenn Ashitaka sie trifft, unterwandert sie das Ganze mit ihrem Dorfleben und den Leuten, für die sie so ein bisschen die Patronin ist. Mhm. Weil das Dorf quasi aus, ich sage jetzt mal, zur Hälfte aus Leprakranken besteht und die andere Hälfte sind ehemalige Prostituierte, die sie aus diesen Bordellen, sag ich mal, rausgekauft hat, damit sie ein freies Leben haben. Ja. Die hat also eine richtig soziale Ader auf der einen Seite und kümmert sich da um die Menschen und will, dass es denen gut geht. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass sie die ja gleichzeitig aber auch ausbeutet, indem genau die Leute, die auf sie angewiesen sind, halt für sie arbeiten müssen. Mhm. Das vielleicht auch freudig tun, weil das ist ja das Interessante. Also genau, die tun das freudig, weil sich kein anderer um sie kümmert und kein anderer um sie schert. Und das ist vielleicht auch, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, so ein gesellschaftliches Ding damals in Japan gewesen, dass es halt Aussätzige waren, die hier so am Rande der Gesellschaft gewesen sind. Mhm. Und die da halt so ein bisschen lebenswert zugesprochen wird. Definitiv. Auch von dieser Eboshi halt. Die runtergefallenen quasi aus dem Gesellschaftskarussell, wenn man es so nennt. Die haben ja keine Perspektive mehr. Aber bei ihr können sie halt sein. Gell? Werden wertgeschätzt. Wertgeschätzt, aber auch verwertet vielleicht. Wohl wahr. So ein bisschen eine zweischneidige Klinge. Das macht diese Eboshi halt noch interessanter, finde ich. Sie ist halt sehr kalkulierend, ne? Sie sammelt ja auch das Erz quasi für diese Schusswaffen, weil ja quasi der Krieg bevorsteht mit diesen Samurai. Und deswegen vermittelt sie das, glaube ich, auch so, dass die was wert sind, aber sie müssen halt auch dafür was tun, gell? Und die Frauen, die tun das ja auch, sag ich mal, in dem Film zumindest dargestellt, sehr gerne, weil sie halt nicht mehr das machen müssen, was sie vorher gemacht haben in Bordellen. Ja. Wo die Gesellschaft sie quasi ausgebeutet hat. So ist es, wenn man es so nennen kann. In dem Fall, ja. Ja. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Ja, das, ich finde das ja sowieso mit, wie gesagt, bei Hayao Miyazaki, der macht das gerne, beziehungsweise ganz Studio Ghibli, bei solchen Filmen, wie auch bei Chihiros Reise ins Zauberland. Das ist halt wirklich nicht nur Schwarz-Weiß-Malerei ist, sondern das, auch wenn am Anfang des Films ist da ein Bösewicht, aber die haben immer Motive und Gefühle auch und sind nicht einfach nur als der Böse dargestellt, der unbedingt, weiß ich nicht, Weltherrschaft oder sowas braucht, ne? Also jetzt nicht solche klassischen Dinge, sondern einfach Menschlichkeit. Das ist immer, es sind alles Menschen, so ungefähr. Klar gibt es die fantastischen Wesen, aber es ist halt immer Gefühlskonstrukte spielen da eine Rolle und was die erlebt haben und Erinnerungen, Momente und so weiter. Mhm. Und das kommt da, finde ich, sehr, sehr gut zur Geltung. Immer. Also da kannst du fast jeden Studio Ghibli-Film, sind natürlich nicht alle so gut wie Prinzessin Mononoke oder Chihiros Reise ins Zauberland, aber das ist einfach die Art vom Film, würde ich schon fast nennen. Ne? Ja, es sind halt dann so richtig plastische Figuren einfach. Mhm. Das macht aus so einem 2D-Zeichentrick einfach, werden da plötzlich reale Figuren draus. So reale fair. Charaktere. Charakterentwicklung finde ich in dem Film auch immer sehr, sehr gut. Ja. Wie bei Eboshi, hast du es ja auch gerade genauso gesagt, dass sie dann erst so dargestellt wird und im Laufe des Films lernst du aber immer mehr und immer mehr, warum das eigentlich so ist. Ne? Mhm. Ja. Und auch dieser Ashitaka, der sich halt auf die Reise begibt, weil er seine Heilung sucht, weil dieser Eber scheinbar bekanntermaßen aus dem Westen kam, des Landes. Genau. Was die an dieser Kugel halt identifizieren. Und der ist ja eine eher jüngere Figur, er ist ein Prinz. Ja. Aber er scheint schon sehr charakterlich gefestigt und gereift zu sein. Also er schafft es irgendwie, diesen Fluch, der da an seinem Arm steckt, weitestgehend kontrollieren zu können, sag ich jetzt mal. Mhm. Bei anderen Menschen kann ich mir vorstellen, würde der halt wirklich Besitz ergreifen und dann aggressiver sein. Mhm. Und er schafft das halt so ein bisschen zu unterdrücken und sich da mal so ein bisschen zurückzuhalten und da wirklich in seiner Beobachterrolle bleiben zu können. Er sagt es ja aus einem Eboshi zum ersten Mal trifft, dass er halt die Wahrheit sehen will. Ja. Wie es halt wirklich ist, ohne da irgendwie, keine Ahnung, parteiisch zu sein oder beeinflusst von einer Seite. Ja, ja. Weil er halt das ganze Gesamtbild sehen will. Das merkst du ja, der trägt ja schon quasi sein ganzes Leben sozusagen die Verantwortung des Dorfes, weil er halt Thronfolger sozusagen ist. Also er ist ja der Prinz sozusagen. Und ja. Ich glaube, in einer der ersten Szenen, da rettet er ja auch, was heißt in der ersten Szene, wo er zum Dorf kommt, rettet ja auch diesen einen Mann, der quasi verletzt ist und von den anderen zurückgelassen wird. Und da dankt ja auch die eine Frau unten da am Fluss und beschimpft den Hauptmann und so weiter. Und das, da siehst du halt, dass Ashitaka, egal so, wem es ist, der ist eigentlich am Wohle, sage ich mal, aller interessiert. Ja. Und egal, ob das jetzt weil, also natürlich hat er dann mehr Sympathie für Sun und so weiter, aber es ist nie so, als würde er irgendwen verteufeln oder in keinster Weise in solche Richtungen gehen, sondern er sieht halt so das Große und Ganze, sage ich mal, dass es halt keinen Sinn hat, den Hass und Krieg und so weiter zu führen, was ja dann auch wieder eine Anspielung auf die reale Welt ist, ne? Wobei, da ist es halt nicht so einfach wie in einem Trickfilm oder Anime, ne? Ja. Aber da ziehen sie halt wieder den Bezug zur Realität immer. Ja. Welche Stellen fandst denn du besonders gelungen in dem Sinne? Kommt drauf an, wie sehr ich jetzt hier spoilern darf, weil so ein bisschen darfst du schon. Gegen, sag ich mal, Ende des Filmes, wo eine ganz wichtige Aktion quasi mit dem Waldgott passiert. Ich fand das so extrem gut dargestellt, wie die Musik sich von dem kompletten Film quasi so da gewandelt hat, wo alles vergilbt so ungefähr und wie das da gezeichnet ist. Das finde ich so extrem gut gemacht und das hat Spaß gemacht. Also ich war richtig erstaunt, glaube ich, als ich das erstmal gesehen habe. Ist jetzt auch schon eine Weile her, aber jedes Mal wieder. Wie nenne ich das? Es ist einfach sag ich mal, beeindruckend, was das dann in einem für Gefühle sozusagen aussieht, wenn das, worauf der Mensch sozusagen hinarbeitet, dann passiert, was das eigentlich wirklich für Konsequenzen ja. hat. Ne? Ja, da wird es dann halt bildlich vor Augen geführt. Definitiv, ja. Genau so ist es. Ich fand zeichnerisch sehr cool und irgendwie eklig, wie dieser Fluch dargestellt wurde in Form, wenn der wie aktiv diese, so diesen Eber befallen hat. Ja. Das sah richtig krass aus. Das ist richtig eklig. So dieses, man hat richtig, ich weiß nicht, ich saß da und dachte wirklich, das Ding, wenn es jetzt ein bisschen näher dargestellt wird, es schleimt mich gleich an. Also. Wie du das meinst? Ja. Das ist ja auch ganz oft im Film, wo wir halt daran erinnert wird, ne? Indem es immer wieder posiert, indem es immer mehr Besitz quasi von ihm ergreift. Und das finde ich immer sehr, sehr gut dargestellt und auch an Momenten gesetzt, wo es halt passt. Ne? Wo es halt passt. Das erste Mal, wo Sun quasi auch in dieses Dorf einbricht und die Dame Eboshi natürlich töten wir und so weiter. Das ist auch wie natürlich ist das übertrieben dargestellt und nur wegen seinem Fluch so ungefähr möglich. Aber er rettet sie ja, obwohl er eigentlich sozusagen sympathisieren müsste mit Sun. Nicht mit Sun, sondern mit mit der Dame Eboshi. Er geht ja mit ihr dann im Arm sozusagen, beziehungsweise er trägt sie ja daraus und er kriegt ja die ganzen Gewehrkugeln sozusagen ab, beziehungsweise die eine. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen, wie sage ich nicht, klischeehaft, aber das sind auch, da sieht er halt jetzt nicht, wer der wirkliche Feind ist oder so, aber er beschützt halt da eher den Wald, so. Da hat er ja seine Sympathie einfach gewählt. Ne? Ja, vielleicht auch, weil sie halt in der Unterzahl sein. Genau. In dem Moment. Ja. Ist es. Ja. Aber ich bin schon mal froh, dass du dann, sage ich mal, gerne geguckt hast. Ne? Da, Ja. Also ich bin auch gespannt, andere dann zu gucken. Hat sich das quasi heiß gemacht auf mehr in so eine Richtung? Mhm. Also ich habe schon vorher von diesem Porco Rosso gehört. Mhm. Das hat mich auch sehr interessiert, was ich da gehört habe. Also den wollte ich auch mal angucken. Ja. Hab's aber bis jetzt noch nicht gemacht gehabt. Deswegen war das jetzt mein erster Ghibli-Film. Mhm. Aber auch der macht Lust auf mehr. Das ist schön, das ist gut. Muss ich schon so sagen. Wie gesagt, Suzume habe ich dir ja auch ans Herz gelegt, weil der mir so extrem gut gefallen hat. Der hat, wie gesagt, das jetzt ins Jahr 2023 so geholt. Dieses fantastische, diese wunderschönen Zeichnungen und also die Effekte, natürlich war da auch jetzt mehr CGI, ne? Zeitgeist und so. Zumindest sah es so aus, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es war trotzdem, also ich war die gesamte Zeit, die Charakterentwicklung ist bei Suzume, sag ich mal, nicht ganz so ausgereift. Aber wie es dargestellt ist, also einfach nur das Szenerische, das zu gucken, das ist so gut. Macht so Spaß und der ist, glaube ich, auch ein bisschen kürzer, ne? Also, der geht schneller, sag ich mal. Ich bin auch ein bisschen mit diesen Göttern durcheinander gekommen, muss ich sagen. Meinst du jetzt zum Beispiel das Wildschwein oder? Es waren sehr viele Götter. Aha, ja. Und auch viele Wildschweine. Ja, aber es gibt ja den quasi einen Gott, ich glaube, der blind ist. Mhm. Oh, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Otoko oder so. Ja, genau. Oder Whitegate. Also das ist ja häufig so in diesem Film, dass da Gottheiten spielen ja im Japanischen, beziehungsweise in der japanischen Kultur eine komplett andere Rolle als bei uns. Da gibt es ja, glaube ich, viele Götter und quasi zu allen möglichen Sachen so ungefähr ein Gott. Und das, deswegen, da vielleicht kann man so ein bisschen Schutzpatrone oder Schutzengel. Aber die werden ja alle, glaube ich, eher als Kami, also Gottheit auf Japanisch, genannt. Ja. Und weiß ich nicht, das ist vielleicht als Europäer dann auch ein bisschen schwierig durchzublicken. Ich fand das schon immer sehr interessant. Weil, ich weiß nicht. Ich konnte schwer durchblicken. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wie es beim ersten Mal war. Ich wusste jetzt auch nicht wie die Hierarchie, ob es dann eine Hierarchie gibt oder wenn dann welche. Weil dieser Gott des Waldes schien mir irgendwie so das Größte. Ja. Tier da zu sein von allen. was das anbelangt. Ja, das heißt ja generell in der asiatischen Kultur mehr, ne? Also jetzt auch im Buddhismus ist das ja auch alles mit, glaube ich, mit mehreren Göttern und nicht so wie halt im Christentum oder bei vielen wohl nur quasi die einzige. Da gibt es auch einen Fachbegriff für, aber ich weiß es gerade nicht. Polytheismus. Genau, das mit dem. Genau, Monotheismus ist mit ein, ne? Na, ja. Das ist halt bei uns nicht so. Ja, deswegen ein bisschen fremd. Mhm. Ich fremdel mit dem, aber ja. Hast du noch einen Punkt? Ich hatte eben was. Den du loswerden möchtest. Ich muss nur ganz kurz wiederfinden und den Gedanken wiederfinden. Oh, alles gut. Ich schneide das dann ein bisschen. Dann ja. Na? Dann hört man uns nicht überlegen. Der, wie gesagt, die Gedanken dahinter sind ja, das ist ja genau das, was ich meine, was der Film halt in die Realität bezieht. Das ist verniedlichen, das existiert ja nicht. Was du schon gemeint hast mit der Maske, was du ja gesagt hattest, dass das nicht so, sag ich, oder dass sich das erstaunt hat oder dass den jetzt nicht hübsch fandest, ne? Oder so. Mhm. Also ist jetzt meine Meinung. Ich ja, weiß nicht, ne? Das ist ja, die sind ja einfach nicht verniedlicht oder so. Das ist ja, klar, es ist ein Animationsfilm und so, aber das ist ja was ganz anderes als ein Disney-Film oder sowas. Da würde die. Na, selbst die, das liebe Otoko-Schwein, der liebe, also klar, ist das ein Kriegsschwein, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber an sich hat er ja gute Absichten. Ja. Aber die werden halt alle so ein bisschen rauer dargestellt, hast du ja schon recht. Auf jeden Fall. Und so ist es halt auch gezeichnet, ne? Also wenn es jetzt, wenn der Waldgott Gestalt annimmt, dann ist das ja auch nicht niedlich, sondern immer eher so, wie, weiß ich nicht, ob man das schon magisch oder so nennen kann oder anmutig eher. Aber das sieht halt alles, also das ist halt alles nicht schön, weil es süß ist, sondern weil es halt ganz, ganz eigen gezeichnet ist und so. Das ist, finde ich, was ganz anderes, was jetzt in westlichen Filmen nicht so dargestellt wird. Zumindest kann ich mich an keinen Animationsfilm erinnern oder so. Wenn jetzt Spider-Man oder sowas anguckst, das ist ja alles nicht ansatzweise irgendwie so gezeichnet. Spider-Man sieht ja zum Beispiel ein bisschen realistischer aus. Oder Mario ist ja dann komplett, wie sage ich das? Das hat ja auch eine reale Welt und eine nicht so reale Welt. Es ist ja der Plot in Mario. Und da ist das aber, es ist gezeichnet, aber du verstehst schon den Bezug zur realen Welt. Und ich finde, das macht das auch nochmal so deutlich, was der Film so ungefähr aussagen will, ne? Dass das halt nicht verschönert wird, sondern dass es halt einfach so ist und nicht niedlich sein muss, damit es schön ist, so ungefähr. Mhm. Ganz interessant ist auch dann am Ende die Dame Boshi, die ja quasi zu ihrem, weiß ich nicht zu ihrem Wort steht, sondern der, also. Wie sage ich das am besten? Es kommt ja, von den Hauptcharakteren sind ja am Ende so ungefähr alle noch da, ne? Jetzt von den, vor allem von den drei Menschencharakteren. Ja. Und der Bösewicht stirbt ja nicht, sondern es ist, die lernt ja da draus. Jeder lernt ja eigentlich in dem Film. Das meine ich halt mit Charakterentwicklung. Ja. Dass sie ja dann sagt, ja, sie möchte ungefähr eine Stadt bauen, weil sie gesegnet hat, weil der Waldgott halt immer noch ist, dass sie halt nicht dagegen gewinnen kann, sondern dass sie halt mit der Natur leben muss. Ja. Ne? So ungefähr. Und ich kann schon verstehen, warum der Gedanke manchmal ein bisschen zu viel in dem Film kommt, aber das versucht es halt auch auszusagen, ne? Das hat es ja da gemeint. Das weiß ich nicht. Aber ich kann es verstehen, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch gelesen gehabt, da wurde so ein bisschen, ich sage es mal, verglichen mit Avatar, der ja auch so eine Öko-Botschaft hat, aber wo das alles viel einfacher und viel stereotyper dargestellt wird, natürlich. Ja. Und ich habe jetzt nur Avatar 2 gesehen und wenn ich den jetzt zur Rande ziehe, kann ich das absolut nur bestätigen, da ist Prinzessin Mononoke schon, ich sage jetzt mal, 5-mal besser. Vielleicht noch mehr. Aber es ist halt wirklich nicht so stumpf und meinst du es auch von der Handlung? Ne? Einfach, ja, von den Charakteren einfach auch. Ja. Weil Avatar hast halt dieses klassische Gut-Böse-Prinzip. Ja, der Film hat mir seelisch richtig Spaß gemacht, aber wie du schon sagst, mit den Charakteren, das, naja. Ist halt recht simpel gehalten. Ja. Vielleicht ist es eine marginale Tiefe drin. Ja. Das will ich dem jetzt auch nicht absprechen, aber es hat halt nichts Vergleichbares mit Prinzessin Mononoke. Ja. Der das schon deutlich besser macht, insgesamt. Einfach, weil er halt auch diesen Mittelweg deutlich macht. Ja, man muss sich auch den Zeitgeist dann immer wieder, ne, in, sag ich mal, bewusst machen. Der Film ist ja jetzt auch schon 27 Jahre alt, 26 Jahre alt, ne? Hat ja alles quasi damals schon so aufgegriffen, wo das jetzt nicht so in den Medien immer waren mit Fridays for Future oder das mit dem Klima und das mit dem Klima. Das ist ja alles schon so lange her, da haben wir gefühlt die meisten noch nicht mehr dran gedacht. Klar gab es da auch sowas, weiß ich nicht, Atomkraft, nein, danke oder sowas. Aber es war jetzt halt nicht so präsent, wie es heute ist, ne? Ja. In 97 kam erstmal der Film raus, also die sind dann bestimmt ein paar Jahre auch in der Produktion gewesen. Genau, ne? Deswegen, ja, stark. Klare Empfehlung, glaube ich, von uns beiden. Immer, wenn mich jemand fragt, wie man, also ich versuche ja auch Leuten, zum Beispiel meiner Freundin, habe ich ja auch Animes quasi näher gebracht. Und das ist sowas, da musst du jetzt keine Serien für gucken oder so. Dann nimmst du dir die Zeit, genauso wie Suzume. Ganz klare Empfehlung, auch wenn du halt nicht so da drin steckst in diesen Animes, dass das doch auch viel, es kommen ja viele Klischees aus Japan, ne? Also auch vor allen Dingen, was sowas angeht, weswegen Leute nicht Animes gucken. Irgendwelche, ne, ich will es jetzt nicht nennen, aber dicke Brüste oder sowas, gell? Das ist ja ganz viel mit Anime im Kopf, das ist ja einfach so. Und das hast du überhaupt nicht in solchen Filmen. Das ist ja, also es gibt ja keinen Moment, wo du da irgendwie dran gedacht hast, genauso wie ich in Suzume, dass diese Vorurteile und diese Klischees bedient werden, das gibt's ja da gar nicht so ungefähr. Das stimmt, also in dem Film jetzt jedenfalls. Ja, kann ich's nur klar, da gibt's natürlich auch andere Sachen und da gibt's auch definitiv die Community, die sowas gerne sieht, aber wenn man jetzt halt nicht so da drin steckt, ne, sollte man sich davon vielleicht nicht konsequent abschrecken lassen, ne. Ja. Ja, du würdest sagen, ist absolut dein Lieblingsfilm von Ghibli? Ja, also es gibt drei, die wirklich gut sind. Chihiros Reise ins Zauberland haben sowieso, sag ich mal, sehr viele Leute gesehen wegen Super RTL. Dann das Wandelnde Schloss und der. Ja. Die sind wirklich, quasi meine Lieblingsfilme. So die heilige Trias. Ja. Genau, so ungefähr. Naja. Okay, also. Würdest du jetzt denken, die nächsten zwei, die ich mir gucken sollte, hast du gerade genannt? Vielleicht auch Suzume vorher noch, weil der halt, sage ich mal, auch aktueller ist und nochmal ein bisschen schöner einfach. Auch wenn, also das ist halt alt und nostalgisch und so, und das sieht auch extrem gut aus. Aber das, was Suzume gemacht hat, das hat mich richtig, richtig begeistert im Kino. Ah ja, das ist schon okay. Gucke ich gerade nach. Just Watch. Weiß gar nicht, ob er schon irgendwo rausgekommen ist. Also, das kriege ich jetzt nicht. Nee, also, aktuell kannst du Suzume nicht streamen. Traurig. Weiß ich nicht. Ist denn schon eine DVD raus? Das kann ich dir gar nicht sagen. Vielleicht kommt es auf Blu-ray oder so. Das ist ja bei vielen. Auch so bei den ganzen One Piece Folgen kommt ja alles eher auf Blu-ray. Kannst du ja nur auf Japan streamen. Ist das jetzt so? Was denn? Hier steht 5 cm per second. Ist das der Film? Nee. Hat einen anderen englischen Titel? Ist aber auch vielleicht ein Makotischen Kaifu, wobei ich mir nicht sicher bin. Weil eigentlich müsste. Ist Your Name das? Nee. Warte, jetzt muss ich auch mal Suchmaschine anwerfen. Ja, gut, ich glaube. Nee, das ist nochmal ein ganz anderer Film. Ja, okay. Dann gibt es den aktuell noch nicht. Aber der ist auch von Makoto Shinkai. Okay. Jetzt genannt ist. Ja. Hast du noch was zum Film? Zum Mononoke? Jetzt, nicht unbedingt. Ich denke, wir haben über das meiste geredet. Man kann es vielleicht noch sagen, dass sollte, glaube ich, also Hayao Miyazaki ist eigentlich letzter Film, glaube ich, sein, aber weil er so extrem erfolgreich war, hat er dann weitergezeichnet. Sicher bin ich mir da nicht. Ich hatte es jetzt nur gelesen. Auch keine Quelle zu geben. Doch, ich hatte das auch gelesen. Danach kam noch irgendwie was anderes. Genau, das war ja auch in der Zeit, wo Yu-Gi-Oh! One Piece, Dragon Ball, das hat ja alles so ein, nicht das Hype oder so im Animes, also dass sie halt auch international ein bisschen mehr Erfolg hatten. Ja. Also, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber gab es ja auf RTL 2 immer Programm, das hatte ja einen extra Namen. Und da hat das ja so angefangen, dass One Piece, wie bis heute noch läuft, ne, über 1000 Folgen mittlerweile, so einen internationalen Erfolg genossen hat. Oder Detective Conan, ne, kennt man ja auch eigentlich. Alles so Sachen, die aus, sag ich mal, diesem Erfolg mit Wurzeln, dass es halt international bekannter geworden ist. Ne? Naja. Na, hier zum Beispiel dieser Chihiros Reise ins Zauberland kam tatsächlich nach Mononoke. Genau, der hat, glaube ich, sogar einen Oscar. Echt? Ich glaube, das ist der einzige Animationsfilm, der einen Oscar hat. Vielleicht nicht der einzige, aber... Also scheint sogar ein Kurzfilm gerade in Planung zu sein von ihm. Eventuell ist es sein hier letzter. Steht für dieses Jahr The Boy and the Heron. Von der Regie. Achso, das weiß von ich. Von Miyazaki. Habe ich so noch nicht gehört, nee. Also ich lese es jetzt gerade auf IMDb, deswegen. Das jetzt. Vielleicht ist das auch das, was jetzt so angekündigt ist. Das kann natürlich sein, ja. Also ich habe jetzt bloß noch ein Trivia gefunden, das fand ich ganz witzig. Und zwar habe ich gelesen, dass Harvey Weinstein, der hat von Ghibli die Verleihrechte für den US-Markt erworben gehabt. Mit seiner Firma Miramax. Die haben den halt da vertrieben in den USA und dem war der Film irgendwie zu lang. Ja, okay. Er wollte den kürzen lassen und hat sich da ein bisschen aufgeregt und hat darum diskutiert mit den Produzenten von Ghibli. Und einer der Produzenten hat ihm da scheinbar ein Samurai-Schwert zugeschickt, wo eingeprägt war No Cuts. Das fand ich mega witzig. Ja, okay. Und dann kam der Film halt auch wirklich so in seiner ursprünglichen Version auch in Amerika raus. Und in dem Interview später dann hat Miyazaki wohl gemeint gehabt, er hätte Weinstein besiegt. Dass es nicht geschnitten war, meinst du, ja? Ja. Fand ich super witzig. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie gab es ja da mal Clinch, dass da irgendwelche Filme geschnitten rausgekommen sind. Dann irgendwie so. Also scheinbar zuvor irgendwas und dann. Genau. Das sollte wohl nicht nochmal passieren. Ja. Ja, fand ich gut. Auf jeden Fall. So, haben wir unseren Hauptfilm besprochen. Ich habe es schon angekündigt. Du weißt Bescheid. Jetzt kommt unsere Schlusskategorie Nice oder Scheiß. Ich nenne dir 10 Filme. Ich habe jetzt welche rausgesucht, wo ich mir vorstellen kann, dass du sie kennst. Ich hoffe es. Also bei Filmen bin ich ja nicht so bewandert. Also entweder haben mir da die Titel gefallen oder was ich so in 2-3 Worten von der Handlung gelesen habe. Ich fange an mit Porco Rosso. Nice. Dann, ja, du hast ja schon gesagt, Chihiros Reise ins Zauberland. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Wie gesagt, der einzig Oscar-prämierte Film, auf jeden Fall nice. Das wandelnde Schloss? Auch sehr nice, habe ich dir ja auch schon empfohlen. Die rote Schildkröte, da fand ich den Titel interessant. Weiß Schildkröten. Es ist auch ein Studio Ghibli-Film, oder? Ja, genau. Ja, ich weiß gar nicht, den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Okay. Mein Nachbar Totoro. Auch nice, die früher auf Super RTL. Ist für dich vielleicht nicht das Beste, weil er ist auch sehr langatmig, aber würde ich nice sagen. Achso. Also da kenne ich tatsächlich, also muss dazu sagen, ich bin jetzt ein paar Jahre älter als du. Und die Zeit, wo das gerade so losging auf Super RTL mit diesen Anime-Filmen, waren halt gerade die Zeit, wo ich aufgehört habe, Super RTL zu schauen. Deswegen ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen damals. Aber ich kann mich erinnern an dieses, ich weiß es nicht, ob Totoro dieses runde Vieh ist. Tatsächlich, aber vom Sehen her sagt mir das auf jeden Fall was. Ohne, dass ich jetzt den Film kenne. Es ist das Vieh auf jeden Fall, ne? Es ist das Vieh. Ja, das ist ein Totoro, ne? Okay. Ja, witzig. Akira. wüsste ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, ich gar nicht, habe ich nicht gehört. Mhm. Ist das auch ein Studio Ghibli? Ich habe bloß Nee. Ja. Jetzt gerade nicht mehr. Die ersten 5 von Ghibli, danach kommen jetzt andere Animes. Ich glaube, da ist irgendein Typ mit dem Motorrad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Okay. So Akira, genau, so ein Typ mit so einem cybermäßigen Motorrad. Da fand ich immer das Bild schon cool, aber ich habe das nie gesehen. Das ist so ein, in einem roten Overall, also ein rotes futuristisches Motorrad. Ja, ich habe auch das Bild gerade vor mir, aber ne. Soll wohl sehr gut sein, habe ich bloß gelesen heute. Ghost in the Shell? Das ist so ein psychologischer, es ist Psycho-Horror, glaube ich, Film, aber da bin ich mir gar nicht sicher. Ich weiß gar nicht, ob es da auch eine Serie von gab, aber ich glaube, ich habe den dann sich nicht gesehen. Hm. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Filme und auch eine Serie sogar. Ja. Also ich hatte den mal gesehen am Tag, bevor ich, ein paar Stunden bevor ich diesen Scarlett Johansson-Film gesehen habe, der auch Ghost in the Shell heißt. Das war ja so eine Realverfilmung, ne, die jetzt irgendwie vor ein paar Jahren. Genau, das ist quasi die Realverfilmung des ursprünglichen Animes. Mhm. Ja. Teilweise sogar Bild für Bild. Okay. Stellenweise. Das, ja. Was ich ein bisschen, weiß ich nicht, ob das sein muss. Aha. Also, keine Ahnung. Ich finde immer, man muss nicht das kopieren, was schon da ist. Verstehe ich. Dann ist es nichts Eigenes mehr. Ja. Ich fand den Film eigentlich ganz gut. Ich weiß aber auch nicht mehr so richtig, worum es ging, ehrlich gesagt. Das ist schon zu lange her. Ja, aber das ist Cyberpunk-mäßig, ne? Ja, Cyberpunk irgendwie mit Robotern. Ich glaube, die ist sogar. Die Frau, die da die Hauptrolle spielt, ist irgendwie so ein Cyborg. Mhm. Ja. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ist zu lange her. Ja. Okay. I Want to Eat Your Pancreas. Da fand ich den Titel interessant. Das ist ein Film, der auch auf meiner Liste steht. Und ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist sowas wie ein Liebesfilm. Den will ich unbedingt noch gucken, weil ich nur Gutes gelesen habe. Oh, okay. Jinro. Das wüsste ich jetzt auch nicht. Mhm. Wenn ich es richtig ausspreche, glaube ich auch mit irgendwelchen Robotern oder so. Dieses Sci-Fi-Roboter-mäßige hier, das ist, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt nicht mein Ding, aber da kenne ich halt also so diese Dystopie-Anime, sage ich mal. Anime. Ach so, okay, ist nicht so das. Ja, das ist. Anime-Polit-Thriller steht auf Wikipedia, okay. Na gut. Geht um Terrorismus, okay. Okay. Der letzte wäre Your Name. Den, ja, da haben wir auch schon drüber geredet. Den hatte ich neulich gesehen. Und generell alles, was Makoto Shinkai anfasst, kann man sich eigentlich, also wo er Regie führt, ist stark. Hat Spaß gemacht. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, ist jetzt nicht actiongeladen oder so, aber ist auf jeden Fall nice. Okay. Also sind ein paar Filme dabei, die wir zusammen oder unabhängig voneinander auf jeden Fall noch sehen wollen. Auf jeden Fall. Gern auch mal mit dir gucke ich mir so einen Film an. So, so würde ich mich freuen, Yves. Vielleicht mal ein kühles Blondes zwischen und dann schauen wir uns eins an. Gerade bei den Temperaturen immer was Kühles trinken. So ist es. Genau so ist es. Stay hydrated in diesen Tagen. Immer dran denken. Mhm. Ich habe heute auch 2 Liter nur während meiner Schicht getrunken. So wie sich's gehört, ne? Wenn du aber auch da vorne am Braten bist, muss das sein, ja. Na gut, haben wir es geschafft für heute. Ich bedanke mich bei dir, falls du nichts mehr hast. Ansonsten sag's jetzt. Ich habe nichts mehr, nein, aber hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Bedanke mich für die Einladung, gell? Und hoffentlich haben wir dich ein bisschen an solche Filme rangekriegt. Hat dich zumindest ganz gut angehört. Auf jeden Fall, ja. Also ich werde mir da den einen oder anderen auf jeden Fall noch gönnen. Ja, gern auch einen mit dir, wie gesagt. Ja, also, sehr gern. Können wir gerne mal machen. Bis dahin, wir hören uns in, wir beide hören uns wahrscheinlich in einer Woche schon oder so. Die Zuhörer hören mich in 2 Wochen wieder. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Markus mit C für den Jingle. Diesmal Ich schneide im Urlaub, deswegen mache ich's. Dank an mich. ich entlaste Eva jetzt mal. Sehr gut. Dass die ihr Zeug machen kann. Aber trotzdem danke auch an Eva für den bisherigen Schnitt immer, natürlich. Dank an dich, dass du Zeit hattest, dass du mitgemacht hast. Das hat mich sehr gefreut. Gern auch mal wieder, auch im Podcast. Gerne, ja. Lasst Feedback da, positives wie negatives, gern auf Instagram, Twitter oder per E-Mail auf unserer Webseite. So, ich glaube, es ist alles gesagt. Bis dahin, ich mache mich morgen in Urlaub. Ja, tschüss. Tschüss. Du kannst jetzt auf Stopp drücken.